Énorme Honda stoppé tes négros, chip film, rubber des négros, qui classe, lasse-moi donner les mots. Traube, mince, café, Nilo, heute mit game, ma früher Betrug, immer am Kämpfen, ich bin nicht wie du. Rapper kaputt und baller die Puff, leiser Haruf, woher der Mut? Phänomenal, du den Schamun, baller die Just in der Canada Goose. Lose Loco, Kopf ist kaputt, red im Seng. Weiter da hoch, Nicky Cortez, Loco die Gang. Hol mir noch ein, Hennessy Glas, Loco hat Dos. Loco ist da, Kopf ist kaputt, zum Brettern geboren. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg da, die weiter, weil ich muss. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg da, die weiter, weil ich muss. Lusso Loco, Schizophren, Hennessy, Vitamin. In der Booth, Adrenalin, Trikot, Arsenal, Bellerin. Tradi, mach mir keine Film, denn ich mache, was ich will. Wenn ich rede, seid ich still, ja. Sieben Ballen sind sie wie, ja. Shooty, shooty, shooty wie Guerilla. Hol mir, noch mehr Mia. Ich sehe gelähmt, Kalaschnikow, Loco im Blick. Nicho weiter, Dali, noch mehr Gold, ich geh meinen Weg, ja. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, Dali, weiter, weil ich muss. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, Dali, weiter, weil ich muss. Tag und Nacht, nicht so gesund, so wie ich lebe. Nicht so viel reden, Brutto, ich mach, geh meine Wege. Tag und Nacht, nicht so gesund, so wie ich lebe. Nicht so viel reden, Brutto, ich mach, geh meine Wege. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Fendi Pulli heißt ne Bayette, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss.